Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Ich nehme mal an, die Antwort wird Nein sein, wenn ich Sie jetzt frage: Wissen Sie noch, was Sie am 14. März 1972 gemacht haben? Heute vor 50 Jahren. Also Francis Ford Coppola, der weiß das ganz genau. Der hatte nämlich Teil 1 seiner Mafia-Trilogie Der Pate. Weltpremiere, Der Pate, die Geschichte um den mächtigen New Yorker Boss Don Vito Corleone. Der Film wurde ein Kinohit, aber auch hinter den Kulissen war offensichtlich eine ganze Menge los. Und diese Geheimnisse hinter dem Paten, die verrät uns nun Peter Mücke. Heute ist der Pate eine Legende, ein Gangster-Epos, der das Kino geprägt hat. Doch als der Film vor 50 Jahren in New York Premiere feierte, war das alles andere als klar. Langweilig und mit knapp 3 Stunden viel zu lang, hieß es, als die chaotischen Dreharbeiten endlich beendet waren, während der Regisseur Francis Ford Coppola mehrfach kurz vor dem Rauswurf stand. Das fing schon bei der Besetzung an. The studio didn't want Brando. Das Studio war gegen Marlon Brando. Der Chef von Paramount Pictures hat zu mir gesagt: Francis, Brando wird in diesem Film nicht auftreten und ich verbiete dir, diesen Namen überhaupt noch mal zu erwähnen. Brando galt damals als Kassengift. Sein letzter Film war gefloppt und der einstige Hollywood-Star war mit 47 ziemlich aus dem Leim gegangen. Am Ende konnte Coppola die Produktionsfirma nur überzeugen, weil der Wunschkandidat für die Rolle des Don Vito, Laurence Olivier, absagte. Ein Glücksfall. Ausgestattet mit falschem Zahnteil, um noch bulldoggenhafter zu wirken, spielte Brando das Oberhaupt der Mafia-Familie Corleone meisterhaft. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Brando bekam für die Rolle den Oscar als bester Hauptdarsteller zuerkannt und lehnte ab. Aus Protest gegen die Behandlung indigener Amerikaner in der Filmindustrie. Unbequem war Brando auch während der Dreharbeiten, erinnert sich Coppola. You didn't talk acting stuff with him. He'd come in and go, huh? And that meant, where is the shot? Mit ihm konnte man nicht über die Verkörperung der Rolle reden. Er kam rein und bellte, hä, was so viel heißen sollte wie, wo wird gedreht? Ich habe da nur noch mit Requisiten gearbeitet, ihm Salami hingelegt oder eine Katze gegeben. Aber mit Worten habe ich es nicht mehr versucht. I believe in America. America has made my fortune. Der Film erzählt im Kern die Geschichte des amerikanischen Traums. Don Vito kam einst als einfacher Mann in die USA, wo er sich von ganz unten zum mächtigsten Mafia-Boss New Yorks hocharbeitete. I spend my life trying not to be careless. Women and children can be careless, but not men. Es ist die Perversion des amerikanischen Traums. Der Zuschauer sieht dem kriminellen Amerikaner zu, der abends von der Arbeit nach Hause zu seiner Familie kommt und am nächsten Tag brutal weiter an seinem Aufstieg arbeitet. Auch wenn der Film Mitte der 40er Jahre spielt, ist er damit ein Abbild der zerrütteten USA Anfang der 70er Jahre zwischen Vietnam und Watergate. In The Godfather. In Der Pate sehen wir die organisierte Kriminalität als obszöne Ausweitung der freien Wirtschaft und Regierungspolitik, schrieb die legendäre Filmkritikerin des New Yorker Pauline Kael nach der Premiere vor 50 Jahren. An extension of the worst in America. It's feudal ruthlessness. Organisierte Kriminalität in seiner brutalen Rücksichtslosigkeit ist nicht die Absage an den amerikanischen Traum. Sie verkörpert unseren Albtraum des amerikanischen Systems. Als dieser Amerikanismus noch fröhlicher Optimismus war, da wurden die Gangster am Ende des Films besiegt und die Zuschauer erlöst. Aber jetzt ist die Stimmung im Land düster und so wird niemand erlöst am Ende des Films, denn das Mafia-Familiengeschäft geht weiter. Nothing is resolved at the end of The Godfather, because the family business goes on.